Wahl von Friedrich von Schiller. Kannst du nicht allen gefallen durch deine Tat und dein Kunstwerk? Mach es wenigen recht, vielen gefallen ist schlimm.